So, ihr habt es vielleicht gemerkt, wir hatten hier leider eine größere technische Störung, aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da und viel Spaß weiterhin mit Tomix. We'll be right back.

Revolution. We'll be right back. We'll be right back.

Leaves of spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul, which will tranquilly last forever in my mind. We'll be right back. stepping into the unknown world of caution. This is a test flight. The signal ready. Signal ready. Space navigators will spend only a few hours in space orbiting the Earth. Physical reactions during flight have to be checked, equipment tested. The signal ready. Only moments left before the start. Go! The signal ready. Go! The signal ready. Go! The signal ready. Go. This is a test flight. symbol. live. Wir sind unter euch. Welcome to the club. Das war für euch mit einer ganz kurzen Unterbrechung aus einer technischen Panne heraus. Tomix in the Mix heute bei Welcome to the Club live im Studio. Und wir haben die Playlist natürlich auch schon eingegeben.